WDR 3 Hörspiel. Heute mit Sascha Zien. Schönen guten Abend. Der Faszination Motorsport erliegen alle möglichen Genres sehr gerne. Der Franzose Barney Villain hat 1968 das Album Auto Jazz aufgenommen, eine Free Jazz Collage rund um das Leben des Rennfahrers Lorenzo Bandini. Steve McQueen hatte Anfang der 1970er Jahre die Idee, das 24-Stunden-Rennen von Le Mans in einem Spielfilm nachzuerzählen. Und auch im WDR3-Hörspiel geht es heute um schnellen Motorsport. Tempo heißt das Stück von Beate Andres, in dem sie sich fragt, wie erlebt ein Rennfahrer die Zeit auf der Piste? In Anlehnung an die Biografie des Rennfahrers Rudolf Caracciola entwirft sie ein akustisches Bild von Stillstand und Beschleunigung und der Ausdehnung des Jetzt im Sound der Motoren. Alles auf Fahrrad konzentrieren! Bitte auch den Ü-Wagen, die Geräuschmikrofone auf Fahrrad zu stellen. Und jetzt taucht Caracciola auf. Er rast an uns vorbei. Tempo von Beate Andres. Musik Felix Kobin. Erste Runde 1923. Ein kleiner Wagen und ein kleiner Mann. Ich will Fahrer werden. Ein kleiner Mann. Keiner kennt ihn. Das wird sich ändern. Wenn er unter die ersten 10 kommt, kann er froh sein. Der Wagen sieht aus wie aus dem Ersten Weltkrieg. Schreiben Sie C wie Cäsar, A wie Auto, R wie Rennen. Als hätte er jahrelang in einer Scheune gestanden. Car. Moment, Moment, da kommt ja noch was. A wie Auto, C wie Cäsar, nochmal C wie Cäsar, I wie International, O wie Sonne, L wie Lenkrad, A wie... Oh, vergiss es. Warum soll ich mir das merken? Wenn Sie sich meinen Namen vor dem Rennen notieren, haben Sie nach dem Rennen einen Vorsprung vor Ihren Kollegen. Den habe ich jetzt schon. Sie sind der junge, unbekannte Fahrer beim ADAC Kleinwagenrennen 1923. Auf Ego von Merkur. 4 PS. Baujahr 1917. Ego. Ich gehöre einem Herrn, der im Ersten Weltkrieg Flieger war. Der Fahrer hat mich nur geliehen. Gib Gas, worauf wartest du? Das Zeichen. Gib Gas! Yes. Fahrer überholt einen anderen Fahrer. Andere Fahrer überholen den Fahrer. Gib Gas. Woran denkst du? An meine Mutter. Vergiss deine Mutter, gib Gas. Woran denkst du? An das Hotel. Vergiss das Hotel, gib Gas. Woran denkst du? Sie kann es nicht allein führen. Vergiss was war, gib Gas. Woran denkst du? An den Hauptmann auf der Treppe. Vergiss den Hauptmann, gib Gas. Woran denkst du? Er hat einen Koffer in der Hand. Vergiss den Koffer, gib Gas. Woran denkst du? Er sagt immer das Gleiche. Vergiss was er sagt. Gib Gas! Der Helm hat mich gerettet, der Helm hat mich gerettet, der Helm hat mich gerettet. Vergiss den Helm, gib Gas. Woran denkst du? An den Wagen vor mir. Kauf ihn dir, jetzt! Vergiss ihn, gib Gas. Woran denkst du? An einen belgischen Besatzungsoffizier. Vergiss den Offizier, gib Gas. Woran denkst du? An meine Faust, an sein Gesicht. Die hat er selbst längst vergessen. Gib Gas. Woran denkst du? Wenn ich zurückgehe, komme ich ins Gefängnis. Vergiss das Gefängnis. Gib Gas. Woran denkst du? An den Wagen vor mir. Bleib in der Mitte der Bahn. Bleib in der Mitte. Gib Gas. Er schießt in die äußere Bahn. Sein Weg ist länger. Auf ihn hier. Jetzt. Yes. Vergiss ihn. Gib Gas. Woran denkst du? An den Wagen vor mir. Bleib in der Mitte der Bahn. Gib Gas. Er fährt im innersten Kreis. Bleib in der Mitte. Gib Gas. Sein Weg ist kürzer. Vergiss seinen Weg. Bleib in der Mitte. In der Kurve wird er zu langsam. Kauf ihn dir jetzt! Yes. Vergiss ihn! Gib Gas! Woran denkst du? An die Linie. Kauf sie dir jetzt! Jetzt! Wow! Ja! Ich will Fahrer werden! Ich will Fahrer werden! Gratuliere! Wie war noch der Name? Zu spät. Von jetzt an will ich immer Fahrer sein. Ein schöner Erfolg, junger Mann. Aber um als Werksfahrer bei der Daimler Motorengesellschaft angestellt zu werden, müssen Sie sich Ihre Sporen erstmal verdienen, wie man so schön sagt. Sie können in unserer Dresdner Niederlassung als Verkäufer anfangen. Und wenn es Ihre Zeit erlaubt, als Amateur für uns starten. Unter den derzeitigen wirtschaftlichen Bedingungen können wir Ihnen natürlich kein spezialisiertes Fahrzeug zur Verfügung stellen. Versuchen wir es also mit einem einfachen Sportwagen. So kommt er auch unter die Leute. Auf die Wiesen sind wir angewiesen. Zweite Runde. 1923 bis 1926. Car. Ein elegantes Chassis. Ah, ich heiße Sportscar, weil in Deutschland sowieso kaum einer Geld hat. Oh, keine Zeit zu verlieren. Yeah, gib Gas. Hooray! Woran denkst du? Sieh mich an. Komm. Bin ich nicht schön? Komm, komm. Du bist eine Wand. Ich bin ein Baum, ein Strauch, ein Feld, ein Bach. Du bist eine Wand, du fliegst vorbei. Ich fliege nicht. Im Gegenteil. Komm. Ich liege da und da und hier. Komm. Überall liege ich herum. Ich bin die Landschaft, still und schweigend. Das kann ich nicht beurteilen. Der Motor ist zu laut. Vergiss die Landschaft, die ist eine Wand. Ich bin die Landschaft, still und schweigend. Komm. Bleib doch stehen und lausch in mich hinein. Ich denk nicht dran. Ich bin es wert, betrachtet, bestaunt, besungen zu werden. Hey, gib Gas. Ja, woran denkst du? An den Metzger, den ich an Wagen verkauft habe. Vergiss den Metzger, gib Gas. Yeah! Woran denkst du? Ich habe ihn einen Wagen verkauft und als er ihn bezahlt hat, war das Geld gerade noch die Scheinwerfer wert und ich bin gefeuert worden. Vergiss die Scheinwerfer, gib Gas. Woran denkst du? Da kommt mir ein Wagen entgegen. Na, das kann nicht sein. Du träumst. Gib Gas. Yeah! Woran denkst du? Er sieht aus wie der Wagen, den ich dem Metzger verkauft habe. Der Metzger hatte keine Devisen, aber was zu essen. Habe ich also Reichsmark akzeptiert? Siehst du? Jetzt hast du doch angehalten. Schau mich an. Bin ich nicht schön? Du bist der Graben. Ich bin die Landschaft, still und schweigend. Der Hauptmann im Schützengraben. Der Helm hat ihn gerettet. Yeah! Hätte der Fahrer Verkäufer bleiben können, dann hätte er es nicht auf die Straße geschafft. Mich hast du selbst gemacht, deshalb bin ich so gut zu dir. Ich bin dir ganz und gar ergeben. Ich hab nichts gegen die Landschaft, aber als Wand gefällt sie mir viel besser. Da weiß ich, dass ich vor ihr sicher bin. Ach, die blöde Kuh, reg dich doch über die nicht auf. Du bist die Straße. Mich hast du selbst gemacht, deshalb bin ich so gut zu dir. Ich bin dir ganz und gar ergeben. Ich bin die Straße. Du bist unendlich, du bist ästhetisch, du bist schön. Wie Asta Nielsen. Wer ist denn das? In Wirklichkeit bist du es, die still und schweigend liegt. Tja, du hast mich selbst gemacht. Hey, komm. Deshalb bin ich so geradeaus. Geradeaus. Du bist so schlank, so schmal, so zielstrebig. Deshalb bin ich so gut zu dir. Ich bin dir ganz und gar Rechtskurve. Rechtskurve. Und sie? Wer, Asta? Nein, die Landschaft. Sie dehnt sich in den ganzen Raum aus wie ein Kuhfladen. Ganz ohne Richtung. Dabei sagen immer alle, sie sei so Vorsicht, langsam, gerade Vorsicht, langsam, bergab. Gerade, bergab. Sie sei so was? Langsam, Vorsicht, links, Vorsicht, langsam, bergauf. Oh Gott! Ein Sportscar fährt bergauf. Nicht langsam. Vergiss die Vorsicht. Vor dir ist der Nächste. Ja, gib Gas. Woran denkst du? An eine junge Frau. Vergiss die Frau. Gib Gas. Woran denkst du? Ich habe sie beim Tanztee kennengelernt. Wir sind hier nicht beim Tanztee. Vor dir ist der Nächste. Kauf ihn dir jetzt. Jetzt! Komm, geh mir aus den Augen. Vergiss die Sonne, gib Gas. Woran denkst du? Ich kann die Straße nicht mehr sehen. Oh, in 2-3 Stunden bin ich ganz verschwunden. Dann blend ich dich nicht mehr. In 2-3 Stunden? Bist du verrückt? Oh. Da vorne glänzen die Wagen in deinem Licht. Yeah, wenn du ein bisschen tiefer sinkst, dann fahre ich in 4 Minuten, 6 Minuten heraus und hab den Anschluss geschafft. Unmöglich. Aber ja, gib Gas. Woran denkst du? Dann fahre ich eben blind. Ich kauf sie mir. Jetzt. Jetzt. Jetzt. Jetzt. Jetzt. Jetzt. Jetzt. Ich kauf sie mir. Jetzt. Haha, ich kauf sie mir. Jetzt. Komm. Jetzt. Komm. Ja, komm. Kauf sie mir. Jetzt. Ich kauf sie mir! Ja, komm! Hat uns das Milchgesicht schon wieder abgehängt. Oh, das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Doch, die Ergebnisse ihrer Bergrennen sind vielversprechend. Aber der erste große Preis von Deutschland ist ein internationales Rennen. Da können wir sie unmöglich als Repräsentant der Daimler-Benz AG antreten lassen. Gerade jetzt, unmittelbar nach der Fusion der beiden Unternehmen, müssen wir streng darauf achten, wie der neue Name beim Publikum eingeführt wird. Bedenken Sie, Berlin, die AWUS. Wenn Sie aber unbedingt darauf bestehen und angesichts Ihres Talents, sollten wir uns vielleicht überlegen, Ihnen einen Wagen zu stellen und Sie melden sich auf eigenen Namen an, als Herrenfahrer. Mich hast du selbst gemacht. Deshalb bin ich so gut zu dir. Ich habe mich gekringelt, extra für dich. Zu einer endlosen Bahn. Da kommst du hinten wieder vorne an. Und wer sind die da? Wen meinst du? Ja, da, hinter der Wand. Die Gesichter verschmelzen. Wie schön. Jetzt kommen alle und sehen dir zu. Lassen Sie sich von uns nicht stören. Für uns ist es nur ein lustiger Zeitvertreib. Vielleicht werden sie bald zu uns gehören. Darf man sich nach dem vierten Namen erkundigen? Wer seid ihr? Wir sind die Gesichter hinter der Wand. Und ihr Chassis gefällt uns. Was mit italienischen Wagen. Sie sind eleganter, aber nicht so repräsentativ. Am besten von beides. Ja, am besten von beides. Da haben Sie ganz. Ihr wollt meinen Namen wissen? Vorausgesetzt, Sie finden sich zurecht auf dem internationalen Parkett. Und sind mit allen Wassern gewaschen. Da. Schaut euch mal den Himmel an. Ich spreche zu dir mit leiser Stimme, dann stürme ich auf dich ein. Du bist der Regen. Wer ist vor dir auf der Bahn? Das kann ich nicht erkennen. Wer verfolgt dich? Ich kann es nicht sehen. Wer hat dich gerade überholt? Ich weiß es nicht. Wer schaut dir von den Tribünen zu? Ich sehe nur noch eine weiße Wolke. Du schwebst im Wasserdunst. Komm, du schwimmst aus der Bahn. Das sah nur für einen Moment so aus. Ich bin dein Feind. Ich kann dich nicht verstehen. Dann werde ich etwas lauter sprechen. Das Lenkrad in deinen Händen ist sinnlos geworden. Lass mich los. Die Drehzahl fällt. Siehst du die Linie? Ich sehe nur noch dich. Verschwinde! Aber genau das tue ich doch. Millionenfach in der Sekunde. Ich falle vom Himmel und verschwinde in der Wasserlage unter deinen Reifen. Jetzt schwimmst du noch. Bald werfe ich dich gegen die Wand. Da, die Linie. Der Regen teilt sich. Ich sehe die Linie. Sie kommt immer näher. Mich. Du siehst nichts als mich. Ha, gleich habe ich sie erreicht. Mich siehst du nicht. Endlich! Mich siehst du! Mich! Jetzt! Herr Regenfahrer! Im Regen wird Gott den Pott in der Heldberge gewinnt. Bravo! Jetzt gehörst du dazu. Meine Herren, ihr seid alle eingeladen, wissen Sie was? Champagner für alle! Achtung für die Hörer der Börsennachrichten! Bitte an den Lautsprechern zu bleiben. Wir werden eine tote Zeit benutzen, um die Börsennachrichten durchzugeben. Wir können aber jetzt nicht von der AWUS herunter, solange Caracciola dreht. Der Fahrer kommt nun endlich in angemessene Gesellschaft und gerät dem Objektiv vor die Linse. Guck, guck. Es zoomt ihn neugierig heran. Er ist glücklich. Ein kleiner Mann und eine hübsche junge Frau mit Bubikopf. Endlich hat er es. Guck, guck. Guck, ja. Oh, der ist aber dick. Da muss ich ja direkt ein bisschen auf Abstand gehen, sonst sprengt er mir das Bild. Das ist der Schauspieler Emil Jannings. Ach so. Der kleine Mann daneben geht in die dritte Runde. Sunny Side of Life. Nürburgring 1927 bis 1929. Ich bin nicht nervös. Er hat nun etwas zu verlieren. Er macht sich Mut. Das habe ich doch gar nicht nötig. Er hat Angst, dass ihm jemand den Pott wieder abknöpfen könnte. Der ist längst bestens angelegt. Er befürchtet, das Objektiv könnte das Interesse verlieren. Oh, ich hasse Journalisten. Ich bin kein Journalist. Was bist du denn dann? Nach der Fusion der Daimler-Motorengesellschaft mit der Benz AG hat die nun Daimler-Benz AG genannte Fabrik einen neuen Rennwagen konstruiert. Der weiße Elefant. Beste Sport- und Rennwagen, den ich je gefahren bin. Warum soll ich nervös sein? Der Wagen ist ein bisschen schwer und weiß lackiert. wegen des internationalen Reglements. Vergiss das Reglement. Bei internationalen Rennen starten deutsche Wagen ganz in Weiß. Vergiss es, gib Gas, woran denkst du? An die Gesichter hinter der Wand. Übersieb dich, gib Gas, woran... Tja. Großartig, Fehlstart. Fehlstart. Verzeihung. Vergiss es, gib Gas, woran denkst du? An die Gesichter hinter der Wand. Sie lieben dich, gib Gas, woran denkst du? Neapolitanischer Art. Oh. Lässt sich bis ins 8. Jahrhundert zurückverfolgen. Das will ich mal von meiner Familie sagen. Das tut mir aber leid. Dann hören Sie mal. Er heißt Rudolf Caracciola. Nein, er heißt Rudolf Caracciola. Oh. Ein langer Name für einen so schnellen Mann. Italiener? Italiener. Seit dem 30-jährigen Krieg ist die Familie deutsch. Oh. Nennen wir ihn Karatsch. Das klingt irgendwie schneller. Ja, und deutsch. Orwisch, eine Sonnenbrille. Schön, dass sie dir gefällt. Jetzt brauchst du mir nicht mehr aus der Sicht zu gehen. Oh, war bestimmt nicht billig. Naja, das Glas ist eine Spezialentwicklung. Bei internationalen Rennen ist die Ausrüstung einfach besser, ein weißt du? Ein Global Player. Wie du. Oh. Und was stellst du sonst mit deinem Geld an? Eine Villa in Arosa vielleicht. Oh, das wird die Landschaft aber freuen. Oder eine Daimler-Benz-Vertretung am Kurfürstendamm in Berlin. Das wahrscheinlich weniger. Außerdem taugst du ja nicht gerade zum Verkäufer. Oh. Aber was sehe ich denn da an deinem Finger blitzen? Naja. Ist das ein Ring? Oh, wie niedlich. Wie heißt denn die wirkliche? Charlotte. Aber ich nenne sie Charlie. Oh, wie Charles, was? Nein, Charlie. Ich tanze wirklich gern. So haben wir uns auch kennengelernt, beim Charleston. Bin mir nicht sicher, ob die Marotte, wie es mein Vater nennt, wirklich nur eine Marotte ist. Ich meine, die Rennen. Jetzt stehe ich am Nürburgring, der neuen Strecke, die vor einem Jahr eingeweiht wurde. Sie ist sehr kompliziert. In einem Stadion kann man wenigstens noch alles mitverfolgen, aber hier weiß ich die meiste Zeit nicht, was vor sich geht. Wenn der Wagen so schnell fahren könnte, wie mein Herz rast, wäre jetzt schon sicher, wer das Rennen gewinnt. Ja. Jetzt. Euch kaufe ich mir. Und jetzt. Linkskurve, deshalb bin ich so gut zu dir. Du hast mich selbst gemacht, deshalb gefälle ich dir so gut. Deshalb bin ich so Rechtskurve. Rechtskurve, jetzt. Hast du dich sehr verändert? Ja, früher hieß ich Vorsicht. Du hast mich selbst gemacht. Linkskurve, Gefälle, Achtung. Jetzt. Heiße ich Nürburgring. So kompliziert kann ich gar nicht denken. Linkskurve mit Gefälle. Ich bin dir ganz und gar ergeben. Ich bin dir ganz und gar Rechts-Linkskurve. Rechts-Linkskurve. Vorsicht. Gefälle. Jetzt. Das Heck des Fahrers vor mir. Jetzt. Du hast mich selbst und ganz und gar ergeben. Und Rechtskurve. Rechtskurve. Vorsicht, ich bin dir ganz und gar... Gefälle ich dir nicht mehr? Du bist die Straße. Ich hab dich selbst gemacht. Links, rechts führe ich dich in eine neue Zeit. Kann ich fahren oder soll ich fliegen? Such es dir aus. Vorsicht, ich bin dir 40 Grad. Ja, nicht schon wieder du. Und du hast doch deine Sonnenbrille. 40 Grad ist zu heiß für die Reifen. Oh. 60 Grad ist zu heiß für den Motor. Oh. 80 Grad ist zu heiß für mich. Das tut mir leid. Aber ich lass mich nicht unterkriegen. Oh. Ich werde sie alle besiegen. Alle. Auf allen Rennstrecken. Überall. Zu jeder Zeit. Jetzt ist die neue Zeit. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Vorsicht. Achtung. Gefetztes Reifengummi. Stopp, ich bin getroffen. Fuß vom Gas. Vergiss das Gummi. Ich bin getroffen, erinnere dich. Was ist mit dir los? Erinnere dich. Woran soll ich mich erinnern? An das Hotel deiner Mutter. Wie, was? Der Hauptmann hat dir vom Graben erzählt. Was? Erinnere dich daran, was er dir erzählt hat. Vergiss es. Nicht vor und nicht zurück. Wird er getroffen oder nicht? Der Graben ist sein Grab. Der Weg hinaus führt in den Tod. Du wirst alt. Er ist dennoch hinausgesprungen. Erinnere dich. Der Helm ist hier. Fuß vom Gas. Frei in den Graben. Nicht in den Graben! Yes. Yes. Investitionen. Oh, die Devisentransferwege. Die Rücklagen. Und die Auslandskonten. Oh nein. Seit dem Börsencrash 29 ist es nur noch bergab gegangen, lieber Karatsch. Zwei Drittel unserer Arbeiter und Angestellten haben wir entlassen. Es wird unabsehbar so weitergehen. Wir können nicht mal sicher sein, dass das Werk überlebt. Hier und heute ist an Rennen nicht mehr zu denken. Ganz abgesehen davon, dass der weiße Elefant einfach nicht mehr konkurrenzfähig ist. Und eine Neukonstruktion wäre so teuer, dass das erst recht nicht in Frage kommt. Wir können Ihren Vertrag leider nicht verlängern. Was ist ein Fahrer ohne Wagen? Hier, nimm mich doch. Hallo. Der Fahrer sucht nach einem neuen. Er muss nicht lange suchen. Ich bin schon fertig. Alfa Romeo, Monoposto, brandneu und federleicht. Nach dem Crash kann sich keine der großen Fabriken noch die Neukonstruktion von Rennmaschinen leisten. Komm, avanti. Na los, steig ein. Aber für den Fahrer steht schon ein Wagen bereit. Na los! 1932 macht Alfa Romeo dem Fahrer ein Angebot. Aber Alfa heißt Italien. Wohin willst du sonst gehen? Vielleicht kann ich ja mal eine Runde aussetzen. Der Duce liebt mich. Ich bin seine Ballerina. Er wird immer für mich sorgen. Wirklich? Ja, ganz bestimmt. Und der Crash? Der macht ihm gar nichts aus. Der Duce ist der Duce. Die Staatskasse gehört ihm ganz allein. Aber in Monoposto bin ich noch nie gefahren. Brandneu und federleicht. Ich tanze in den Kurven. Ja! Gib Gas! Tanzen, ja, aber auch auf der Geraden. Daran wirst du dich gewöhnen. Lass uns tanzen. Ja, yeah, Avanti. Woran denkst du? Der Fahrer ist von uns weggefahren. Er hat uns einfach abfahren lassen. Die Kurve gekratzt. Dabei haben wir ihm seinen Namen gegeben. Si, ein wunderbarer Name für einen großen Tänzer. Nur ein bisschen zu deutsch. Tänzer haben wir nicht verloren. Wer soll die Rückfahrt antreten? Treten ist ein gutes Wort in diesem Zusammenhang. Aber wieso denn? Wir sind doch ein schönes rechts, Paar. Rechts, links, rechts führe ich dich in eine neue Zeit. Kann ich fahren oder soll ich fliegen? Such es dir aus, du hast mich selbst gemacht. Deshalb bin ich so gut zu rechts vor dir, Heck des Fahrers. Gefälle links. Heck des Fahrers vor dir, Gefälle. Links. Jetzt. Heck des Fahrers rechts. Jetzt. Gefälle. Jetzt. Deshalb bin ich so Gefälle rechts, links, rechts. Hab dich selbst. Kauf ihn mir jetzt. Gut zu dir rechts, links in eine neue. Jetzt. Achtung, Vorsicht. Rechtskurve, Steigung. Steigung? Steigung, Rechtskurve, 40 Grad. Rechtskurve, Steigung. Nicht gut zu mir. Steigung. Steigung, verdammt. Achtung, Vorsicht, Steigungskurve. Der Monoposto klebt auf der Bahn. 40% gut zu dir. Deshalb bin ich so geradeaus. Da, im Rückspiegel. Ja. Das kann doch nicht wahr sein! Die Strecke ist manipuliert! Das verbitte ich mir. Ich bin neutral und unabhängig. Bin dir ganz und gar ergeben. Achtung und gut zu dir. Vorsicht, heiße ich Nürburgring. Da! Endlich! Die Linie. Zu spät. Zu spät! Na bravo. Auch schon da. Wer nicht für uns fährt, fährt gegen uns. Abhauen soll er. Hauen ist ein gutes Wort in diesem Zusammenhang. Der Pleitegeier. Apropos, der Gott mit dem Pott, den behält, wer gewinnt. Das ist jetzt Herr Brauchitsch. Der Pott bleibt bei uns. Genau, wo er auch hingehört. Herr Brauchitsch hat ihn für uns zurückerkämpft. Genau. Auf einem schönen Daimler. Also schau ab, Verräter. Au, ah! Oh, Verräter! Hey, lass mich los! Los, hey! Ah! Ich werde misshandelt. Hier, wo ist das Objektiv? Auf den Fahrer ist man in Deutschland wirklich schlecht zu sprechen, seit er zu Alpha gewechselt ist. Aber was bedeuten schon Landesgrenzen für einen Mann von seinem Ruf und seinen Fähigkeiten? Also gehe ich eben nach Monaco. Das Problem ist nur, dass 1933 auch Alpha seinen Rennstall hat schließen müssen. Hier im sonnigen Monaco, ich dachte... Naja, der Duce hat die Ballerina fallen gelassen, aber deshalb bin ich längst nicht arbeitslos. Darf ich vorstellen? Hinter mir fährt sich mein Freund Louis Chiron auf seinem Alpha ein. angenehm. Wir haben eine eigene Scuderia gegründet, die Scuderia Caracciola und Chiron. Oh. Scuderia C&C, damit niemand weiß, wer den meint, sagen wir. Oh, raffiniert. Und das Kapital? Oh, Louis hat genauso wenig Lust zu warten, bis sein Name vergessen ist wie ich. Oh, und die Wagen? Stellt Alpha. Die Fabrik kann im Moment sowieso nichts damit anfangen. Und die Ballerina war ganz heiß darauf, mit uns zu kommen. Oh ja, ich liebe Monaco. Hier wird morgen die Scuderia C&C zum ersten Mal an den Start gehen. Oh. Ich bin so glücklich. Ich liebe das Meer. Weißt du, die Fabriken machen ihre Rennställe zu. Wir Fahrer machen unsere eigenen auf. Heute gewöhnt sich Louis an den Monoposto und morgen kassieren wir das Preisgeld. Bonne chance. Ich liebe das Meer. Oh, ich tanze zum Meer. Wo ist er denn überhaupt? Wer? Louis. Eigentlich sollte er hinter mir sein. Oh, soll ich mal nachsehen? Also, das wäre reizend. Gerne. Oh, ich glaube, da kommt er. Lass uns tanzen. Ich tanze zum Meer. Ich liebe das Meer. Ich muss ihn sehen, bevor ich die Kurve zum Meer nehme. Wo bleibt er? Da. Und ich bremsen. Ich liebe das Meer. Da ist er, im Rückspiegel. Und ich bremsen. Gib Gas. Aber ich muss doch in die Kurve hineinkommen. Azzurro, vergiss die Kurve. Wir fliegen. Fliegen? Die Bremse blockiert. Der Wagen tanzt längst nicht mehr. Nein, da ist eine Treppe. Ich fliege. Ich bin mehr als ein gewöhnliches Automobil. Woran die denkst Treppe du? Die Treppe kommt Woran näher. Denkst du? Vergiss die Treppe wie ein Vogel. Die Treppe. Ich fliege wie ein Fisch. Woran du fliegst wie ein Fisch? Wie auf einem Stein. Oh. Nein, nein. Oh, ach, mein Bein. Mein Bein. Ah. 20. April 1933. Nie wird der Fahrer diesen Tag vergessen. 1933. An diesem Tag wollte er seinem Leben eine neue Richtung geben. Aua! Und das hat er ja auch geschafft. Mein Bein! Das war's dann wohl. Der Fahrer wird nie mehr in einen Wagen steigen. Davon kann ja wohl keine Rede sein. Ich gebe nicht auf. In Deutschland wurde an diesem Tag anlässlich des Geburtstages von Reichskanzler Adolf Hitler eine kleine Linde gepflanzt. Mein Gott, das ist doch nun schon ein halbes Jahr her. Wie lange denn noch? Die Linde wächst. Das Hüftgelenk des Fahrers bleibt zerschmettert. Nein, auf keinen Fall operieren. Nein! Er liegt im Bett eines italienischen Krankenhauses. Hör mal. Dann endlich wird er entlassen und kann sich in seiner Villa in Arosa erholen. Du musst wegen mir nicht auf alles verzichten, Charlie. Der Schmerz zerdehnt die Zeit. Ich stehe vor einer Wand. Die Wand ist aus Schnee. Sie rast auf mich zu oder ich auf sie. So genau lässt sich das in diesem kurzen Augenblick nicht ausmachen. Während sich die Wand immer weiter auftürmt, rieseln kleine Schneebällchen an ihr herunter. Unendlich ist sie in Bewegung. Sich erhebend und in sich zusammenbrechend. Ich könnte stundenlang zuschauen. Aber leider habe ich nicht so viel Zeit. Ich bin Charlie, die Frau des Fahrers, die früher gern Charleston getanzt hat. Und warte, dass die Wand mich unter sich begräbt, was sie zweifellos im nächsten Augenblick tun wird. Ich bin eine gute Skiläuferin. Aber dieses Mal werde ich zu langsam gewesen sein. Jetzt. Jetzt fühle ich, dass mein Herz stehen bleibt. Es war schon immer zu schwach. Auch darin, meinen Mann zu überreden, die Rennen in Zukunft sein zu lassen. Er hat es nicht gehört. Funkleitung noch einmal für alle Stationen und für den Sender, für die Hörer. Wir bleiben auf der AWO, solange Karac seine Runden zieht und gehen mit Karac heraus. Gehen dann in das Mittagskonzert. Geben vorher die verkürzten Börsennachrichten. Jetzt kommt Caracciola schon wieder. Jetzt ist er schon aufgetaucht aus dem Wald, rast heran. Schmerzstillende Mittel und Alkohol. Der Fahrer liegt delirierend in seiner Villa in Arosa. Charlie. Was soll jetzt aus ihm werden? Komm her zu mir, Charlie. Ich bin nicht Charlie. Du darfst mich nicht alleine lassen. Was wird aus seiner Geschichte? Oh, ich hab keine. Was wird aus seinem Namen? Scheiß drauf. Wovon will er leben? Wer sagt mir denn, dass ich leben will, Charlie? Wer sagt denn das? Bring den Klugscheißer zur Tür. Scheiße! Mein Vater, wir haben hier einen deutschen Wagen gebaut. Einen deutschen Körper aus blitzendem Stahl. Im deutschen Motor nur deutsche Pferdestärke. Er fährt im Namen unseres schönen Landes. Nur das Beste ist uns für dich gut genug. Nur der beste Fahrer soll den besten Wagen lenken. Nur die besten Gesichter dürfen hinter der Wand bleiben. Der Rest wird vor die Wand gestellt. Da trifft der Fahrer eine Entscheidung. Er geht in die vierte Runde. 1933 bis 1939. Gegen die Schmerzen nimmt er Mittel. Kennst du meinen Namen? Silberpfeil. Gut. Woran denkst du? Oh, mein Bein. Reiß dich zusammen. Gib Gas. Woran denkst du? An die Lenkung. Feder leicht. Gib Gas. Woran denkst du? An meine Frau. Sie ist tot. Gib Gas. Woran denkst du? An die Pferdestärke. Yeah! Kannst du sie hören? Gib Gas. Woran denkst du? An die Bremsen. Es sind die besten. Gib Gas. Woran denkst du? An das Mittel. Ja, das Mittel. Es ist das Beste. Es ist so gut. Gib Gas. Woran denkst du? An nichts mehr. Sehr gut. Wer bist du? Mein Bein. Vergiss dein Bein, gib Gas, wer bist du? Du willst meinen Namen wissen? Vergiss deinen Namen, wer bist du? Der Beste. Nein, endlich. Gib Gas, du sitzt in 400 Litern Benzin, vergiss das nicht. Was, so gut. Gib Gas. Woran denkst du? Links-Rechts-Kurve. Ich bin dir so rechts Heck. Das Fahrrad vor, jetzt. Jetzt, rechts, gerade, ja. Heck des. Jetzt, links, gerade. Minus 80 Runden. Wer ist das? Till Häuschen. Minus 80. Links, rechts, gerade, Heck des. Fahrrad, Bein, bitte, Till Häuschen. Minus 80. Deshalb bin ich so, links, aus rechts bin ich so Heck des. Heck des Fahrers vor, links, rechts. Ja, Schlussrunde. Minus 79 Runden. Nein, bitte, Zählhäuschen, du hast dich verzäuselt. Minus 79. Nein, ich hab doch mitgeschleuselt. Gerade links, Heck des. Ja, minus 79 Runden. Vorschalten, rechts dir so ergeben, ganz und gar Heck. Das Bein ist... Oh, Zählhäuschen, Schlussrunde. Minus 79 Runden. Schikane, minus 2 Grad, 21 Grad rechts. Bin ich so gut zu Heck des. Minus 79. Vorsicht, Reifen links, vor. Heck des Linksfahrer. Vor. Jetzt. Links Heck, rechts Heck, Vorsicht. Bin ich so gut wie bei einer. Minus 80 Runden. Bein. Nein. Minus 80 Runden. Wenn ich aufgebe, wirft man mich auf die Straße. In den Graben, Straßen. Graben, im Graben sind die. Anderen Heck des. Anders. Jetzt bleibe ich auf der. Neue Zeit, Heck des links, Reifen gerade. Jetzt. Wir ganz. Zeit, graben! Straßengraben, 40 Grad links beim Zählhäuschen. Minus 79 Runden. Jetzt bin ich in der... Heck des Fahrers, 44 Grad beim Links. In der neuen Zeit angekommen. Jetzt! Vorsicht! Linie! Jetzt! Achtung! Wieder ganz der Alte. Wir freuen uns, dass Sie den Weg zu uns zurückgefunden haben. Denn was ist ein schneller Wagen ohne einen schnellen Fahrer? Und auch wir sind wieder ganz die Alten. Unsere Neukonstruktion, den Silberpfeil, haben wir auf allerhöchsten Befehl realisiert. Und wenn sich die Ergebnisse bisher auch noch etwas moderat ausnehmen, sind wir doch sicher, dass wir in nächster Zukunft deutlicher machen können, was der deutsche Automobilsport in der Welt gilt. Hier weht jetzt ein anderer Wind. Und wir zählen auf Sie, lieber Karatsch. Ah, das Mittel. Der Fahrer steht wieder ganz vorne. Lecker. Guck, guck. In der ersten Reihe. Er sieht blendend aus. Mhm. Das findet auch das Objektiv. Oh, das Objektiv. Einen Moment. So, ich trinke erst noch den Rest aus. So. So, ja. Guck, guck. Guck, guck. Er dreht sich ein wenig ins Halbprofil. Ja, sehr schön. Dann befällt ihn eine Sorge. Und die Blessur? Er schlägt ein Bein über das andere. Wunderbar, das sieht sehr, sehr gut aus. Das übergeschlagene Bein ist etwas kürzer. Also mir fällt nichts auf. Mhm. Nein? Und Sie sind schließlich das Objektiv. Richtig. Außerdem, ein Bein etwas kürzer, das halten wir sogar für durchaus denkbar. Herr Goebbels zum Beispiel trägt sein Bein auch etwas kürzer und daran hat sich noch niemand gestört. Hast du nicht gesagt, du bist ein Feld, ein Strauch, ein Baum, ein Bach? Nee, das habe ich nie gesagt. Du bist die Landschaft. Du liegst doch überall herum, liegst da und da und hier und da. Und du bist doch überall ganz wunderbar und schön. Nein, ich bin eine Wand. Ich fliege vorbei und das ist gut so. Aber du hast doch gesagt, du bist still und schweigend. Das habe ich nie gesagt. In Wirklichkeit ist es die Straße, die still und schweigend liegt. Ich bin nur eine Wand und ich fliege vorbei. Wolltest du nicht, dass ich in dich hineinlausche? Nein, ich bin es nicht wert, betrachtet, bestaunt, besungen zu werden. Nein? Ich bin ein Raum, der durchquert werden muss, weiter nichts. Aber dann hast du dich ja sehr verändert. Ja, ja. Ich bin von Straßen überzogen, dass ich mich selbst kaum noch erkennen kann. Und du willst nicht, dass ich stehen bleibe und aussteige? Nein. Aber du zitterst ja. Du täuschst dich. Ist alles in Ordnung. Die Felder, die Sträucher, die Bäume, das Wasser, alles zittert. Es ist nur der Wind, sonst nichts. Wind? Wind? Wind! Sprich lauter! Und ich bin nur eine Wand, eine einfache Wand. Ist etwas da? Ich kann es nicht hören. Ich kann es nur fühlen. Was sagt es? Ich bin nichts was? Ich bin... Wer? Ich gehe wohin? Wohin? Ich kann dich nicht verstehen! Was? Ich kann dich nicht verstehen! Vergiss den Wind, gib Gas, woran denkst du? War das der Wind? Vergiss ihn, gib Gas, woran denkst du? Hermann Lang. Vergiss ihn. Jetzt! Noch ist er Mechaniker. Vergiss ihn, gib Gas, woran denkst du? Er will Fahrer werden. Reiß dich zusammen, gib Gas, kauf ihn jetzt! Und die Fabrik? Die Fabrik will es auch. Wenn du so weitermachst, bist du die längste Zeit die Nummer 1 gewesen. Woran denkst du? Jetzt. Jetzt. Jetzt. Jetzt. Jetzt. Ja, hui. Ja, ja, hui, die Trophäe. Gegen eure staatsfinanzierte Propagandakosten haben wir keine Chance. Ihr kommt schon jetzt nicht mehr mit. Wie schade. Dabei sind wir noch längst nicht auf der Zielgeraden. Was machst du? Hilfe! Wo bin ich? Auf einer Autobahn! Warum? Hier gibt es keine Kurven. Wer bist du? Ich bin ein Hochgeschwindigkeitswagen. Der leistungsstärkste Motor der Welt. Auf einer Teststrecke. Wo ist der Silberpfeil? Vergiss den Silberpfeil. Gib Gas. Nein! Die Wand stürzt auf dich ein. Ganz und gar ergeben. Augen geradeaus. Was war das? Ich, die Brücke. Wand stürzt auf dich ein. Augen geradeaus. Du zielst auf mich. Ich? Wand stürzt auf dich ein. Augen geradeaus. Die Brücke. Zielst auf mich. Ich. Auf mich. Ich ziele auf dich. Auf mich. Ich ziele auf dich. Was sagst du? Bist du der Wind? Wenn nur der Motor nicht so laut wäre. Wenn ich nur hören könnte, was der Wind sagt. Ich bin ein was? Nein, ich hab keine Angst! Der Fahrer soll nicht mehr alleine fahren müssen. Wir haben einen Wagen gebaut, in dem auch wir Fahrer sein können. Wir bleiben nicht mehr stehen. Wir wollen auch mal weg. Wir schauen nicht mehr nur zu. Ich wachse in die Breite. Bin der Volkswagen. Der einfache Wagen für das einfache Volk. Auf höchsten Wunsch von Herrn Porsche entworfen. Die Landschaft ist eine Wand. Sie fliegt vorbei. Volkswagen. Die Straße ist uns ganz und gar ergeben. Wir haben sie selbst gemacht. deshalb ist sie so gut zu uns. Einfaches Innenleben. Die Sonne blendet uns nicht. Oh, da ist sie schon. Leicht zu lenken. Den Wind hören wir nicht. Der Motor ist so laut. Woran denkt ihr? An Deutschland. Woran denkt ihr? An Frankreich. Woran denkt ihr? An England. Woran denkt ihr? An Polen. Woran denkt ihr? An Russland. Woran denkt ihr? An Holland, Belgien, an Italien, Österreich. Woran denkt ihr? An die ganze Welt. Was hat der noch mal gesagt? Fünfte Runde, 1939 bis 1945. Der Luganer See liegt in der Schweiz. Hier ist es friedlich. Nur ab und zu regt sich ein kleines Helm, Lüftchen. Der Fahrer liegt auf der Terrasse seiner Villa. Der Helm hat mich gerettet. Während in ganz Europa nun die interessantesten Fahrzeuge in die Welt hinausfahren, kann der Fahrer endlich die Beine lang machen. Der Hauptmann wurde am Kopf getroffen, als er aus dem Schützengraben rausgesprungen war. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Aber die Kugel hatte ihn nicht getötet. Er langweilt sich. Lazarett ist er dann wieder aufgewacht. Dann kam er zu uns in das Hotel Caracciola. Meine Mutter hatte es zum Erholungsheim für verwundete Offiziere umgekrempelt. An die Schmerzmittel hat er sich bereits gewöhnt. Jetzt gewöhnt er sich auch an den Alkohol. Monatelang derselbe Satz. Jeden Tag. Baby! Baby! Hey! Baby, noch einen! Noch einen, ja! Alice Hoffmann. Alle nennen mich Baby. Früher habe ich mal mit Louis Chiron zusammengelebt. Karatsch habe ich 1936 geheiratet. Was er an mir schätzte, war mein unübertroffener Umgang mit der Stoppuhr. Aber der ist jetzt nicht mehr gefragt. Die Villa in Arosa ist verkauft, zu viele Erinnerungen. Jetzt leben wir am Luganer See in der Schweiz, in der Casa Scania. Scania heißt Sachsen, aber Sachsen ist ziemlich weit weg. Vor allem im Moment. Baby im Haus Sachsen hakt ein Möhrenbeet, damit wir mit den Essensrationen hinkommen. Irgendwo hinter Berg und See tobt der Zweite Weltkrieg. Auf der aussichtsreichen Terrasse liegt ein Weltstar. Mit Alkohol und Schmerzmitteln zugedröhnt schweigt er in sich hinein. Dabei behauptet er, er rede mit dem Wind. Er meint, er kann ihn jetzt verstehen. Ich bin die Frau mit der Stoppuhr. Ich erinnere ihn daran, dass seine Zeit abläuft. Wir machen jetzt eine kleine Sendepause bis 1946 mit Musik. Auf endlosen staubigen Wegen, durch Trümmer und lodernden Brand, so rollen dem Einsatz entgegen die Wagen ins feindliche Land. Hörst du, Fahrer, den Klang der Motoren? Spürst du des Motors stürmende Kraft? Fühlst du die Herzen der Heimat schlagen, die deine siegreichen Waffen schafft? Vaterland, ihr dröhnender Siegeston ist höchster und schönster Lohn. Das war aus dem Jahr 1941. Mit Mercedes-Benz voran. Ein Lied der schaffenden Heimat. 1946 bis 1951, sechste Runde, Indianapolis. Der Fahrer konnte 6 Jahre lang an keinem einzigen Rennen teilnehmen. Endlich wieder fahren. Um in Indianapolis starten zu dürfen, muss der Fahrer einige Testfahrten bestehen und sich an die Regel halten, einen Helm zu tragen. Ach, kein Problem. Helm trage ich gern. Endlich. Er fährt einen Thorn Engineering Special. Ich war die ganze Zeit in der Schweiz. Mehr nicht. Der Fahrer besteht die Testfahrten. Er bekommt eine Starterlaubnis. Er trägt einen Helm. Auch im Training. Ich muss Ihnen sagen, ich habe zu keinem Zeitpunkt Frontpropaganda betrieben. Niemals. Da nimmt er plötzlich die Hände vom Lenkrad. Okay. Niemand weiß warum. Drive on, what do you think about? An den Hauptmann im Graben. Forget him. Drive on, what do you think about? An die Treppe. Forget the stairs. Drive on, what do you think about? Der Koffer ist die Treppe hinuntergefallen. Forget the suitcase. Drive on, what do you think about? Der Hauptmann hat einfach losgelassen. Hey, are you crazy? Put your hands on the wheel. Er hat gestottert die ganze Zeit. Put your hands on the wheel. Don't take your hands off. Fucking Wir sind nach Indianapolis gekommen, weil wir dachten, dass sein Name in Europa nach dem Krieg vergessen sein würde. Aber die Leute erinnern sich sehr wohl. So viele Zuschriften. Manchmal kommen 50, 60 Briefe an einem einzigen Tag an. Wie gerne würde ich ihm davon erzählen. Aber er tobt. Seit er sich diese Kopfverletzung zugezogen hat, ist er unerträglich. Erinnert sich an nichts, erkennt niemanden wieder und ist nicht wiederzuerkennen. Ich beantworte pünktlich alle Briefe. Wenn ich damit fertig bin, ist er bestimmt wieder gesund. 1952, Schlussrunde. Der Fahrer ist gesund. Er kann sich sogar wieder an seinen Namen erinnern. Die deutsche Wirtschaft beginnt sich so sehr zu wundern, dass sie wieder schnelle Wagen bauen kann. Hier den Flügeltüren SL. Ja, ich bin der Flügeltüren SL, der extravagante Einstieg in die Nachkriegswelt. Aber was ist ein schneller Wagen ohne Piloten? Die Auswahl ist nicht gerade groß, gerade jetzt, gerade in Deutschland. Und dieser hier, er war lange krank, hat sehr viel vergessen. Aber wie man einen Wagen lenkt, scheint er noch zu wissen. Steig ein, gib Gas. Woran denkst du? Darf ich fahren oder werde ich fliegen? Du kannst es dir aussuchen. Ich glaube, das habe ich schon mal gehört. Vergiss es, gib Gas. Woran denkst du? An das alte Ego. Vergiss es, gib Gas. Woran denkst du? An das Sportscar. Vergiss es, gib Gas. Woran denkst du? An den weißen Elefanten. Vergiss den weißen Elefanten. Gib Gas. Woran denkst du? An den Alpha. Ja, vergiss den Alpha. Gib Gas. Woran denkst du? An Charlotte. Vergiss Charlotte. Gib Gas. Woran denkst du? An den Silberpfeil. Vergiss den Silberpfeil. Gib Gas. Woran denkst du? An die Sonne. Vergiss die Sonne. Gib Gas. Woran denkst du? An die Straße. Vergiss. Gib Gas. Woran denkst du? An die Landschaft. Vergiss die Landschaft. Gib Gas. Woran denkst du? An den Baum. Vergiss den Baum. Gib Gas. Woran denkst du? An den Stamm. Vergiss den Stamm. Gib Gas. Woran denkst du? An die Rinde. Vergiss die Rinde. Gib Gas. Woran denkst du? Ich kann schon die Kerbung sehen. Vergiss. Gib Gas. Woran denkst du? An den brechenden Ast. Vergiss ihn. Gib Gas. Woran denkst du? An die schreienden Menschen. Vergiss sie. Gib Gas. Woran denkst du? An die Kühlerhaube, die sich den Stamm hinaufschiebt. Vergiss die Kühlerhaube. Gib Gas. Woran denkst du? An die brechende Vorderachse. Vergiss die Vorderachse. Gib Gas. Woran denkst du? An den Motorblock, der sich in die Karosserie schiebt. Vergiss den Motorblock. Gib Gas. Woran denkst du? An die Karosserie, die sich auffaltet wie eine Ziehharmonika. Vergiss die Ziehharmonika. Gib Gas. Woran denkst du? An mein krankes Bein. Vergiss dein krankes Bein. Gib Gas. Woran denkst du? An mein gesundes Bein. Vergiss dein Bein. Gib Gas. Woran denkst du? Vergiss den Graben. Gib Gas. Woran denkst du? Gib Gas. Woran denkst du? Woran denkst du? Woran denkst du? Tempo von Beate Andres. Fahrer Fabian Hinrichs. Automobile Martin Reinke. Chronist Vadim Glowner. In weiteren Rollen Bibiana Beglau, Judith Engel, Andreas Grötzinger, Anja Herden, Albert Kitzel, Anja Lais, Horst Mendroch, Christian Schramm, Michael Wittenborn und Patricia Ziolkowska. Technische Realisation Benedikt Bitzenhofer und Barbara Göbel. Musik Felix Kubin. Regieassistenz Roman Podeswa. Regie Beate Andres. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2008.